Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. In Deutschland sind zuletzt noch hunderte Rechtsextremisten laut einem Pressebericht mit offenen Haftbefehlen gesucht worden. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Demnach waren Ende September des vergangenen Jahres 688 Haftbefehle gegen insgesamt 515 Personen aus der rechtsextremen Szene offen. Weiter heißt es, das Bundesinnenministerium habe im zurückliegenden Jahr bundesweit fast 40.000 rechtsextreme Straftaten registriert. Davon habe es sich bei knapp 1.400 um Gewaltdelikte gehandelt. Großbritannien hat den USA die Nutzung von britischen Militärstützpunkten für Angriffe auf iranische Anlagen erlaubt, die das Regime zu Attacken auf Schiffe in der Straße von Hormus nutzt. Der Schifffahrtsweg, durch den rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, ist seit Kriegsbeginn durch die iranische Seite de facto gesperrt. Außerdem beschießt der Iran Ölanlagen in mehreren Ländern der Golfregion. Die USA verlegen Medienberichte zufolge mehrere tausend weitere Soldaten in den Nahen Osten. Das Wall Street Journal und der Sender CNN berufen sich dabei auf Hinweise von US-Beamten. Das Nachrichtenportal Axios meldet, Präsident Trump plane die Besetzung der für den Ölexport wichtigen iranischen Insel Kharg. Damit wolle er die Führung in Teheran unter Druck setzen, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Angesichts zunehmender Cyberangriffe und weiterer hybrider Bedrohungen hat der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Freuding, eine Anpassung der Befugnisse der Bundeswehr ins Gespräch gebracht. Freuding sagte beim Deutschen Juristentag in Erfurt, die Streitkräfte müssten auch im digitalen Raum handlungsfähiger werden. Dafür brauche die Bundeswehr erweiterte rechtliche Grundlagen. Es sei wichtig, auch unterhalb der Schwelle eines klassischen militärischen Angriffs agieren zu können. Der General betonte, die Bundeswehr sei wegen der inzwischen hohen Zahl hybrider Angriffe auf Deutschland, etwa durch Sabotage, Desinformation und Cyberattacken, auch auf erweiterte Befugnisse der Nachrichtendienste angewiesen. Der Juristentag gilt als größter rechtspolitischer Kongress Europas. Auf der Veranstaltung werden verschiedenste Fachfragen diskutiert. Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in Deutschland stößt nach Einschätzung der ehemaligen Cum-Ex-Chefanklägerin Brohr-Hilker weiterhin an strukturelle Grenzen. Brohr-Hilker sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, ein Grund sei der Föderalismus mit vielen schlecht vernetzten Behörden. Hinzu kämen wenig spezialisiertes Personal und starre Verwaltungsstrukturen. Gleichzeitig sorgten Täter mit hochspezialisierten Anwaltsteams und gezielten Verwirrungstaktiken für ein deutliches Ungleichgewicht. Brohr-Hilker fügte hinzu, Schätzungen zufolge entgingen dem Staat dadurch jährlich rund 100 Milliarden Euro. Dies entspreche etwa einem Fünftel des gesamten Staatshaushalts. Die ehemalige Oberstaatsanwältin hatte wegen Fällen schwerer Steuerhinterziehung gegen Banken ermittelt. Inzwischen arbeitet sie für den Verein Bürgerbewegung Finanzwende. 10 Jahre nach den Terroranschlägen in Brüssel hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an die Opfer erinnert und zugleich die europäischen Werte betont. Als die belgische Hauptstadt angegriffen worden sei, sei auch Europa mitten ins Herz getroffen worden, sagte von der Leyen. Es habe sich um einen Angriff auf die Werte Freiheit, Frieden und Toleranz gehandelt. Werte, die die Union definierten und zu deren Schutz man entschlossen sei. In der Folge habe Europa seine Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismus vertieft. Am Morgen des 22. März 2016 hatten Attentäter der Terrormiliz IS am Flughafen Brüssel-Zaventem und in einer Metrostation Selbstmordanschläge verübt. 32 Menschen wurden getötet und mehr als 300 verletzt. Morgen finden in der belgischen Hauptstadt an den Anschlagsorten Gedenkfeiern statt. Das Wetter. Nachts teils wolkig, teils gering bewölkt, im Südosten dichte Bewölkung und örtlich ein wenig Regen. In der Nordhälfte ausgedehnte Nebelfelder, Tiefstwerte +4 bis -4 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte nach Nebelauflösung heiter bis wolkig, an der See auch ganztags trüb. In der Südosthälfte stärker bewölkt und einzelne Schauer, Temperaturen 9 bis 16 Grad mit den höchsten Werten am Rhein, in Dauernebel an der See 5 Grad.